Was lasen die 68er, bevor sie selber zu Autoren wurden? Eine kommentierte Bibliografie ausgewählter Schriften für den Wiedereinstieg. Zwar gibt es einen allgemeinen und direkten kausalen Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis nicht. Für die Studentenproteste der späten 60er Jahre ist es aber nicht unerheblich gewesen, auf welche theoretischen Analysen sich die 68er bezogen haben, da bei ihnen ein besonders großes Bedürfnis nach Einheit von Theorie und Praxis, das heißt nach theoretischer Legitimation emanzipatorischer Praxis vorhanden war, die regelrechte Suchbewegungen in Gang gesetzt hat. Die folgende kleine kommentierte Bibliografie soll den Einstieg, nicht der Einführung dienen. Sie braucht deshalb nicht den Anspruch auf Vollständigkeit Genüge tun. Sie ist exemplarisch und durchaus selektiv. Die ökonomisch-philosophischen Manuskripte von Karl Marx. Das Werk von Karl Marx und Friedrich Engels ist sehr umfangreich und übte nicht nur auf die 68er-Generation eine große Ausstrahlung aus. Tatsächlich wird auch heute noch kein Geistes- oder Sozialwissenschaftler an Karl Marx vorbeikommen, ohne seine Schriften wenigstens zur Kenntnis genommen zu haben. Solange wir in einer antagonistischen kapitalistischen Gesellschaft leben, wird das Marx'sche Werk in der einen oder anderen Form virulent bleiben. Die meisten soziologischen Begriffe und Theorien wären ohne Marx kaum denkbar, sei es in direkter Linie, sei es als Antipoden zu Marx. Es kommt allerdings bei der Linken darauf an, wie man Marx liest und auf was man sich bezieht. Grob gesprochen gab es eine orthodoxe und eine undogmatische Lesart, die je nachdem in eine autoritäre oder antiautoritäre Strömung des Marxismus mündete. Der antiautoritäre Mehrheitsflügel der Studentenbewegung ließ sich im Wesentlichen von Marxens Frühschriften, aber natürlich auch von seiner Kritik der politischen Ökonomie inspirieren. Aber es sind vor allem die frühen Schriften von Karl Marx, die einen Einfluss auf die antiautoritären 68er ausübten, weil in diesen ein emphatischer Humanismus zum Ausdruck kommt, der in Marxens späteren Schriften einer sachlichen Analyse und kühlen Systematik weicht, ohne allerdings zu verschwinden. Insbesondere Marxens Pariser Manuskripte aus dem Jahre 1844 werden in der Protestbewegung sehr bedeutsam. Das liegt daran, dass diese Manuskripte erst verschollen, dann wieder aufgefunden und erst 1932 veröffentlicht, aber dann zunächst kaum zur Kenntnis genommen wurden. In dieser Schrift findet bei Marx die entscheidende historisch-materialistische Wendung statt, insbesondere in Bezug auf die Hegelschen Begriffe der Arbeit und Entfremdung. Die Begrifflichkeiten und die Sprache sind noch sehr philosophisch, hegelianisch geprägt. Aber Hegel wird vom Kopf auf die Füße gestellt, wie Marx den Übergang vom Idealismus zum Materialismus umschreibt. Vor allem ist die Methode noch nicht streng systematisch. Letzter Punkt erklärt die Faszination seitens der antiautoritären, spontanistischen und situativen linken Studenten aus der 68er-Generation. Erich Fromm hatte 1963 in seinem Buch »Das Menschenbild« bei Karl Marx die wichtigsten Teile der Frühschriften ausgewählt und einer breiten kritischen Öffentlichkeit der neuen Linken wieder zugänglich gemacht. Ein Jahr später legte Siegfried Landshut eine umfangreichere Zusammenstellung der Frühschriften im Kröner Verlag vor, die 2004 in der 7. Auflage von Oliver Heinz und Richard Sperl neu eingerichtet sowie mit einem neuen Vorwort von Oskar Negt versehen wurde. Der renommierte Marx-Spezialist hatte 1996 in der Reihe »Philosophie jetzt« im Dietrichs Verlag schon ein Band mit Textpassagen von Marx zusammengestellt, die er nach leitenden Oberbegriffen sortiert und jeweils mit einer Einleitung versehen hat. Das Buch ist für den Einstieg in eine undogmatische Lesart sehr gut geeignet, auch wenn es sich immer wieder empfiehlt, nicht nur Auszüge zu lesen. Wer gleich an die vollständigen Texte herangehen möchte, ist auf die berühmten blauen Bände der Marx-Engels-Werke, kurz MEW, verwiesen, die in keiner linken Privatbibliothek fehlen durften und heute in Antiquariaten zu kostengünstigen Preisen kursieren, aber auch beim Dietz-Verlag druckfrisch und erschwinglich erworben werden können. Marxismus und Philosophie von Karl Korsch und Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukacs. Die nach der Erfahrung des Ersten Weltkriegs und des Versagens der Sozialdemokratie der Zweiten Internationale erschienenen Schriften Marxismus und Philosophie von Karl Korsch und Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukacs, beide 1923 erschienen, sind die allerersten Versuche der methodischen Selbstreflexion im Rahmen der marxistischen Theorie. Sie zählen zu den bedeutendsten Schriften des kritischen Neomarxismus und als Grundlage einer kritischen Theorie, wie sie dann von Max Horkheimer programmatisch ausformuliert wurde. Die beiden Schriften haben auch für die theoretischen Suchbewegungen der 68er-Generation eine sehr wichtige Rolle gespielt. Nach den gescheiterten proletarischen Revolutionen in Europa konnte nicht bedingungslos an die marxische Theorie und ihren Geist der Revolution angeknüpft werden. Erst recht nicht nach dem Faschismus und der Gleichschaltung der Arbeiterklasse. Sowohl Lukács wie auch Korsch erneuerten die marxische Theorie, indem sie die materialistische Geschichtsauffassung auf die Geschichte des Marxismus selbst anwandten. Beiden Autoren ging es ausdrücklich um die Wiederherstellung der materialistischen Dialektik in Form einer Aktualisierung der marxischen Theorie. Diese Form der Aktualisierung wurde von der marxistischen Orthodoxie der dritten kommunistischen Internationale, die ihrerseits den Marxismus zu einer Legitimationswissenschaft zu verkürzen begann und woraus der autoritäre Sowjetmarxismus entstand, entschieden abgelehnt. Während Lukács sich von seiner Schrift distanzierte, blieb der konsequente Antistalinist Korsch standhaft und wurde dafür aus der Komintern ausgeschlossen. Die antiautoritäre Studentenbewegung der späten 1960er Jahre wiederum versucht, an eine undogmatische Auslegung des Marxismus anzuknüpfen und findet damit einen Weg, um sich zugleich gegen den real existierenden autoritären Sowjetmarxismus und gegen den Kapitalismus des Westens abzugrenzen. Diese doppelte Abgrenzung ging von vielen westlichen Marxisten aus. Stellvertretend sei hier die Schrift »Humanismus und Terror« und die Abenteuer der Dialektik des Philosophen Maurice Merleau-Ponty aus dem Umfeld von Jean-Paul Sartre genannt. Die Schriften lagen in den 1960er Jahren auch in deutscher Übersetzung vor. Auch in den osteuropäischen Staaten, vor allem in der Tschechoslowakei zur Zeit des Prager Frühlings, wurden die Schriften des westlichen Marxismus gelesen und als Kritik der altstalinistischen Nomenklatura in Anschlag gebracht. Der westliche Marxismus inspirierte die konkreten Visionen eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Geschichte und Psychologie von Max Horkheimer und andere seiner Schriften aus den 1930er und 40er Jahren. Die Schriften von Max Horkheimer aus den 1930er Jahren übten auf die 68er-Generation eine große Anziehungskraft aus. Horkheimer stand diesen Bezugnahmen skeptisch gegenüber. Seiner Ansicht nach waren seine sehr marxistisch verfassten Schriften der 30er Jahre nicht nahtlos in die Zeit der späten 60er Jahre übertragbar. Der Zeitkern der Wahrheit sei verblichen. Nahtlos geschah die Übertragung allerdings keineswegs. Insbesondere im undogmatisch-marxistischen Umfeld des SDS gewann man ein sensibles Gespür für die neuralgischen Anknüpfungspunkte der frühen kritischen Theorie. Wenigstens gehörten Horkheimers Texte zum Repertoire, das man gelesen und zur Kenntnis genommen haben musste. Dazu gehörte etwa seine programmatische Antrittsvorlesung als Direktor des Instituts für Sozialforschung, die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung aus dem Jahre 1931 oder traditionelle und kritische Theorie aus dem Jahre 1937 oder auch der nicht minder kanonische Aufsatz »Die Juden in Europa« aus dem Jahre 1939 sowie »Autoritärer Staat« aus dem Jahre 1940 und »Vernunft und Selbsterhaltung« aus dem Jahre 1942. Zu den wichtigen kanonischen Aufsätzen zählt insbesondere auch Geschichte und Psychologie aus dem Jahr 1932. Darin geht Horkheimer der Frage nach, warum die Menschen in einer revolutionären Situation, statt die Revolution zu machen, ihren eigenen Henkern, dem Faschismus, den Weg zur Macht geebnet haben. In seiner Antwort begründet er, warum die materialistische Geschichtsauffassung fortan nicht mehr ohne die Psychoanalyse als Hilfswissenschaft auskommen kann. Der Faschismus setzte sich aufgrund einer das Bewusstsein verfälschenden Triebmotorik durch, die für falsches Bewusstsein verantwortlich ist und revolutionäres Klassenbewusstsein allgemein verhindert habe. Horkheimer zieht daraus den Schluss, dass jede Form von Geschichtsteleologie und Automatismus überholt sei. Das Telos müsse aus der Geschichte in die Geschichtswissenschaft verlegt werden. Damit bleibt der Umgang mit Geschichte normativ. Aber es gibt nur so viel Sinn in der Geschichte, wie von den Menschen selbstbewusst in ihr verwirklicht wird. Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. im Frühjahr 1948 erschienen in einem kleinen Verlag in Amsterdam und in einer geringen Auflage die im amerikanischen Exil verfassten philosophischen Fragmente der Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in deutscher Übersetzung. In englischer Sprache erschien der Essayband bereits 1944 unter dem Titel »Philosophische Fragmente« im Verlag Social Studies Association Incorporation in New York. Das Buch war bald vergriffen, zeitigte aber zunächst keine nennenswerte Wirkung. Es wurde dennoch zu einem der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts, dies jedoch auf Umwegen. Horkheimer und Adorno bezeichneten ihren Basistext kritischer Theorie als Flaschenpost, deren Bedeutung erst in ferner Zukunft erkannt werden möge. Wenn die Flasche von einer entfernten Generation gefunden, entkorkt und die Botschaft entziffert wird. Als dies 20 Jahre nach Erscheinen des Buches durch die rebellierenden Studenten der späten 60er Jahre tatsächlich der Fall war, zeigten sich die beiden Autoren überrascht. In der Dialektik der Aufklärung formulieren sie eine radikale Vernunftkritik und diagnostizieren ein grundlegendes Versagen der Aufklärung in der Moderne, dessen Ursprung in der Verstrickung mit instrumenteller Vernunft von Anbeginn angelegt gewesen sei. Im Jahr 1946 erschien von Max Horkheimer das Hauptwerk »Kritik der instrumentellen Vernunft« auf Englisch. Es enthält noch einmal die Kernthese der Dialektik der Aufklärung: Die Vernunft ist instrumentell geworden, sie steht nicht im Dienste der Menschheit, sondern hat sich als Instrument der Herrschaft angedient, um die Natur des Menschen zu unterdrücken. Das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch. Im Jahre 1917 beendete Ernst Bloch in Locarno sein Werk Geist der Utopie, das gleichsam als das Herzstück des im amerikanischen Exil 1938 bis 1947 während des Faschismus in Europa entstandenen Hauptwerkes Das Prinzip Hoffnung angesehen werden kann, das erst 1959 im Surkamp Verlag erschien. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits ein berühmtes Werk, obwohl es davor noch nicht vollständig publiziert worden war. Bloch ist ebenfalls wie Lukács und andere der Tradition des westlichen Marxismus zuzuordnen. Auf ihn geht der Begriff der konkreten Utopie zurück. Den utopischen Vorrat als Antizipation der Zukunft eines noch nicht und dem Träumen nach vorwärts spürt Bloch in sämtlichen Überlieferungen und menschlichen Regungen auf, zum Beispiel in Tagträumen, Alltagshandlungen und Märchen. Er spricht vom Unabgegoltenen und von einem utopischen Überschuss im Menschen, das im gesellschaftlichen Sein nicht aufgeht, dem sogenannten Noch-Nicht-Sein, und nach Realisierung, das heißt über sich, hinausdrängt. Die Studentenproteste hat Bloch kritisch solidarisch begleitet. Jedoch nur ein kleiner Teil der 68er hat Blochs Prinzip Hoffnung zunächst rezipiert. Zu ihnen gehörte der Studentensprecher Rudi Dutschke, mit dem Bloch eng befreundet war. Blochs Hauptwerk erzielte erst später in der 68er Generation, ab Mitte der 70er Jahre, große Wirkung. Es spiegelt das Lebensgefühl einer ganzen Generation wider und wurde weltweit rezipiert und in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Eine philosophische Schule, die sich auf Bloch beruft, gibt es allerdings nicht. Der Doppelstaat von Ernst Fraenkel, Behemoth von Franz Neumann und der SS-Staat von Eugen Kogon. Die politikwissenschaftlichen Faschismusanalysen von Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat, 1941 veröffentlicht, und von Franz Leopold Neumann, Behemoth, 1942 veröffentlicht, sowie von Eugen Kogon, Der SS-Staat von 1946, gehören zu den klassischen Analysen der ersten Stunde, die Maßstäbe gesetzt haben und auch heute zu den lesenswertesten Büchern zählen, die über das Unrechtsregime des Nationalsozialismus geschrieben wurden. Fraenkel unterscheidet im Doppelstaat zwischen einem Maßnahmenstaat und einem Normenstaat, die als Doppelstruktur im nationalsozialistischen Deutschland parallel existiert haben. Der Maßnahmenstaat benennt die Sphäre, in der die Nazis ein Herrschaftssystem der unbeschränkten Willkür errichtet haben, dessen Gewalt durch keinerlei rechtliche Garantien mehr kontrolliert werden konnte und hauptsächlich gegen Juden, aber auch Kommunisten, Sinti und Roma, Homosexuelle und andere gerichtet war, die aus der sogenannten Volksgemeinschaft ausgeschlossen und in Konzentrations- oder Vernichtungslager deportiert wurden. Der Normenstaat bezeichnet wiederum die Sphäre, in der nach Fraenkel die bürgerliche Rechtsordnung weitgehend aufrechterhalten blieb. Mit einer solchen Unterscheidung ist es möglich, differenziert die Rolle der Justiz und des Rechts im Dritten Reich zu untersuchen. Franz Neumann charakterisiert, im Unterschied zu Fraenkel, das Dritte Reich als einen Unstaat, in dem ein komplettes Chaos herrschte und die Rechtssphäre vollständig dem Zustand der Gesetzlosigkeit gewichen ist. Eugen Kogon, der 6 Jahre seines Lebens im KZ Buchenwald verbrachte, untersucht in seinem Buch Der SS-Staat das System der deutschen Konzentrationslager. Alle 3 Bücher markieren den Beginn der Faschismusanalyse, die ihren Höhepunkt dann in den 1970er Jahren erfahren hat. Die Unfähigkeit zu trauern von Alexander und Margarete Mitscherlich. Der Umgang mit den Verbrechen des Nationalsozialismus sowie mit Schuld und Verantwortung der Deutschen war in der Nachkriegszeit eher von Verdrängung und Projektion geprägt. Zugleich kamen im Zuge der Restauration viele Nazis wieder in Amt und Würden. Allzu oft wurde ein Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen, noch bevor überhaupt mit einer Aufarbeitung begonnen wurde. Das änderte sich erst mit den Auschwitz-Prozessen, die 1963 begannen und sich bis in die 70er Jahre hinzogen. 22 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Niederschlagung des deutschen Faschismus veröffentlicht das Ehepaar Alexander und Margarete Mitscherlich ihr Werk »Die Unfähigkeit zu trauern«. Alexander Mitscherlich war Mitbegründer der Humanistischen Union und in der Zeit von 1959 bis 1976 Direktor des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt. Margarete Mitscherlich war Mitarbeiterin am selben Institut. Das Buch wurde umgehend zu einem Bestseller und beeinflusste die Studentenbewegung in der Auseinandersetzung mit der Elterngeneration in Bezug auf die nationalsozialistische Vergangenheit. Der Titel des Buches ist bis heute ein stehender Begriff. Er benennt die Unfähigkeit dieser Elterngeneration, die eigene Schuld und Verstrickung in die Verbrechen des Naziregimes aufzuarbeiten und um die Opfer der Verbrechen zu trauern. Triebstruktur und Gesellschaft, der eindimensionale Mensch und repressive Toleranz von Herbert Marcuse. Der Sozialphilosoph Herbert Marcuse hat auf die westliche Protestgeneration der späten 1960er Jahre den größten Einfluss genommen. Er ist der kritische Theoretiker der fortgeschrittenen Industrie- und spätkapitalistischen Konsumgesellschaft. 1955 erschien in den USA Eros and Civilization, zu Deutsch Eros und Kultur, in späteren Ausgaben dann Triebstruktur und Gesellschaft. Darin untersucht Marcuse das Verhältnis zwischen individueller Freiheit und zivilisatorischem Fortschritt in der kapitalistischen Moderne. Der Untersuchung liegt Sigmund Freuds These aus das Unbehagen in der Kultur zugrunde. Das Lustprinzip, gemäß dessen das Individuum eine freie Befriedigung von Triebansprüchen begehre, werde unter dem gesellschaftlich durchgesetzten Realitätsprinzip zwar notwendig in Schranken verwiesen, diese Sublimierung aber erzeuge zugleich ein Potenzial an Unbehagen, das der Gesellschaft bedrohlich werden kann. Unter der Herrschaft des Realitätsprinzips komme es, so Marcuse, über das notwendige Maß an Triebsublimierung hinaus zu einer überschüssigen Unterdrückung, die Marcuse repressive Entsublimierung nennt. Diese müsse abgewehrt werden. Neben Raimund Reiche war Marcuse mit diesem freudomarxistischen Ansatz einer der wichtigsten Theoretiker der sexuellen Revolution, die von den 68ern ausging. Eros und Kultur knüpft aber auch unmittelbar an die Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno an. Die beiden allerdings sahen in Marcuses Schrift, vielleicht etwas missbilligend wegen der einschlägigen Wirkung auf die protestierenden Studenten, eine Vergröberung dessen, was sie selbst in der Dialektik der Aufklärung geschrieben haben. 9 Jahre später, 1964, erscheint in den USA The One-Dimensional Man, zu Deutsch Der eindimensionale Mensch. Das Buch, obwohl es weitaus düsterer, die Handlungsoptionen einer an Emanzipation orientierten Praxis der Beherrschten in der bestehenden spätkapitalistischen Gesellschaft bewertet, übte noch größeren Einfluss auf die 68er Generation aus. Marcuse analysiert in dem Buch den Zusammenhang von kulturindustrieller Bewusstseinsmanipulation und dem Konformismus im Verhalten der Menschen. Der Konformismus als kulturindustrielles Produkt, verdinglichte Bedürfnisstrukturen sowie die Einübung kapitalistischer Verhaltensweisen diene der Stabilisierung, das heißt der passiven Anerkennung eines ansonsten antagonistischen und deshalb stets erodierenden Gesellschaftssystems. Lediglich den Randgruppen, den Außenseitern, sei es noch möglich, nonkonformistisches Bewusstsein auszubilden. Von diesen gehe zwar Protest aus, dieser aber bleibe ohne tiefgreifende Wirkung. Dennoch plädiert Marcuse für Aufklärung und sympathisiert mit den Revolten der Unterdrückten. In seinem viel rezipierten und den Studenten der Brandeis University gewidmeten Essay »Repressive Toleranz« aus dem Jahre 1965 spricht Marcuse sogar von einem Naturrecht auf Widerstand, das unterdrückten Minderheiten zukomme und ihnen das Recht gebe, außergesetzliche Mittel anzuwenden, sobald die gesetzlichen sich als unzulänglich herausgestellt haben. Marcuse kritisiert die bestehende Praxis der herrschenden Toleranz in der Öffentlichkeit demokratischer Staaten, die eine aggressive Politik billige, Aufrüstung und Krieg, Chauvinismus, Rassismus und Diskriminierung gegenüber Minderheiten und Ausbeutung der Dritten Welt. Dagegen gelte es, intolerant zu sein. Der Zweck der Toleranz könne nur die Wahrheit sein und dem Ziel dienen, eine befreite Gesellschaft herbeizuführen. Die Verdammten dieser Erde von Franz Fanon. Europäer, schlagt dieses Buch auf, dringt in es ein, habt den Mut, Fanon zu lesen, aus diesem ersten Grund, dass er euch beschämen wird und weil die Scham, wie Marx gesagt hat, ein revolutionäres Empfinden ist. Diese Zeilen stammen aus dem Vorwort von Jean-Paul Sartre zu dem Ende 1961 in französischer Sprache erschienenen Buch »Die Verdammten dieser Erde«, verfasst von dem 1924 in Martinique geborenen Bauernsohn Franz Fanon, der 1953 nach Algerien ging. Zuvor hatte er in Frankreich Philosophie und Medizin studiert und im Zweiten Weltkrieg als Partisan gegen die Nazis gekämpft. Die Verdammten dieser Erde schlägt nach seiner Veröffentlichung ein wie eine Bombe. Man bezeichnet das Buch als das kommunistische Manifest der antikolonialen Revolution. Der Titel ist ein Zitat aus der ersten Strophe der Internationale. Wacht auf, Verdammte dieser Erden. Die Kernaussage des Buches ist laut Sartre eine Rechtfertigung befreiender Gewalt als Reaktion auf ein bestehendes System unterdrückender Gewalt, den Kolonialismus. Fanon schreibt, dieses Volk, dem man immer gesagt hat, dass es nur die Sprache der Gewalt verstehe, beschließt, sich durch Gewalt auszudrücken. Im Grunde hat der Kolonialherr ihm seit jeher den Weg gezeigt, den es wählen muss, wenn es sich befreien will. Das Manifest ist in der Sprache der Kolonialherren geschrieben, aber es richtet sich nicht an die Europäer, sondern an Fanons Brüder im algerischen Befreiungskampf und auf dem afrikanischen Kontinent, denen er die europäische Kultur erklären möchte, damit sie sich von ihr befreien können. Und Sartre? Als Europäer stehle ich einem Feind sein Buch und mache es zu einem Mittel, Europa zu heilen. Profitiert davon. Für die 68er-Generation wird dieses Buch zum Basistext der antikolonialen Befreiungsbewegung, die in Algerien bereits 1962 mit der Unabhängigkeit des Landes erfolgreich beendet worden war und in den späten 60er-Jahren hauptsächlich in Vietnam, aber auch in Biafra, Palästina und anderswo anzutreffen war. In den westlichen Zentren der Studentenproteste, etwa in West-Berlin, London, Paris, Chicago, New York und San Francisco, fand die antikoloniale Befreiungsbewegung ihre Solidarität im Kampf gegen den Imperialismus.